Ich war als Kind sehr gern allein. Mir war fast gesellig sein. Ich spielte lieber still und heimlich. Viele Worte waren peinlich. Auch war ich süß und wundervor. Der reinste Augenschein gar nur. Und Sorge hattet ihr um mich. Wenig behütet wuchs ich nicht. Vielleicht ist das, warum's mir bangt, wenn dieser Tag so viel verlangt. Wenn ich die kleine Mühe verdränge und mich dafür in eine Enge. Ich bin dann irgendwann gereift, hab mich auf Rosen nur versteift und dunkle Nächte lieben gelernt. So eine Liebe, jemand der mich wärmt, gefunden hab ich jedes Glück, genossen jedes kleine Stück, gespürt die Lust und Leidenschaft und später Schmerz in jeder Nacht. Vielleicht ist das, warum's mir bangt, wenn dieser Tag so viel verlangt. Wenn ich die kleine Mühe verdränge und mich dafür in eine Enge. Vielleicht ist das, warum's mir bangt, wenn dieser Tag so viel verlangt. Wenn ich die kleine Mühe verdränge und mich dafür in eine Enge. Heute in die Welt sehe Zukunft, nur was mir gefällt. Träume von einem Sinn im Traum und lehne einsam an dem Baum. Die vielen Gedanken, die ich habe, sind hoffnungslos betrunken und vage in einem Mittelmaß. Nicht wichtig, mache alles nur nicht richtig. Vielleicht ist das, warum's mir bangt, wenn dieser Tag so viel verlangt. Wenn ich die kleine Mühe verdränge und mich dafür in eine Enge. Vielleicht ist das, warum's mir bangt, wenn dieser Tag so viel verlangt. Wenn ich die kleine Mühe verdränge und mich dafür in eine Enge. Vielleicht ist das, warum's mir bangt, wenn dieser Tag so viel verlangt. Wenn ich die kleine